Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City-Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime-Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterin im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig. Denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at. Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Questcast. Goldene Zeiten. Dass du abrutschst, dass du den Halt verlierst, dass du dann abgleitest und mit deinem Körper hinunterfällst. Hinunterfällst, eine Glasscheibe durchbrichst und auf dem Boden der Halle aufkommst. Du nimmst... du nimmst 1W3 Schaden. Du hast aber Glück im Unglück. Es treiben sich keine Glassplitter durch deinen Körper, sodass du nur den Schaden von 1W3 durch den Sturz in dem Moment hinnehmen musst. Das musst du jetzt einmal kurz auswürfeln. Hast du ein 1W3? Also W6. 4. Also 2 Schadenspunkte musst du dir aufschreiben. Okay. Und hast noch Glück im Unglück gehabt. Die werden dann bei den Lebenspunkten einfach abgezogen, richtig? Ja. Okay. Dann habe ich noch 10. Es macht ein klirrendes Geräusch, was auch Dana und Nancy auch noch hören werden. Und die Stabilität für den Mechaniker auf dem Dach der Glasscheiben wird auch etwas... du solltest reagieren. Jetzt. Weil du nicht weißt, ob dadurch noch weitere Löcher in die Glasscheibe gerissen werden. Das heißt, er steht jetzt gerade auf dem Glas. Das Glas ist durchgebrochen und was ist drumherum? Ist da noch irgendwie Mauerwerk? Irgendwo muss das Glas ja dran hängen. Kann er sich da irgendwie wie festhalten, dranhängen, draufstellen? Das ist fast ein Flachdach. So leicht gebogen ist es in dem Moment dann auch nur in verschiedenen, mehreren kleinen Einheiten so, die dann immer durch Streben dann geteilt werden. Es kann sein, dass es weiter hält, aber hinter dir ist quasi oder vor dir ist gerade eben deine Partnerin in Krallen durchgebrochen. Einfach. Klaui. Der Mechaniker legt sich, geht ganz langsam in die Hocke. Es ist ja wahrscheinlich nicht ein komplettes Glasdach, das wäre super teuer, deswegen gehe ich davon aus, dass das so Lamellen sind. Und er legt sich praktisch flach zwischen die Lamellen, um halt wirklich seinen Körper breit aufzustellen und das Gewicht halt gleichmäßig auf dem Glas zu verlagern und hofft, dass er nicht durchbricht. Das tust du auch nicht, aber bevor wir weitergucken, möchten wir nochmal kurz zu Nancy und Dana gucken, die sich jetzt die unten auf der Grundebene angekommen, da wo ihr damals das Gebäude betreten habt, habt ihr eine Klappe mit einer kleinen Minileiter, sodass man nur runterkommt, aber nicht mehr hoch. Habt ihr euch soweit quasi abgeseilt und es steht auf der Grundebene, hört es gerade eben von oben klirren, wo ihr euch beide auf der Grundebene neben einer Maschine positioniert habt. Die Geräusche hört ihr auch klar und auch da ist wieder nicht klar zu definieren, also diese schnatternden Froschgeräusche, von welcher Richtung die jetzt überall kommen und woher nicht. Die Frösche leben. Und es sind noch mehr gekommen. Wir sollten uns, glaube ich, schnell aus dem Staub machen. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Können wir uns also orientieren im Sinne von, wo müssten wir jetzt lang gehen, um Richtung Ausgang zu finden? Ihr wart ja quasi bei dem Hinterausgang. Und ihr steht wieder da, wo die ganz vielen großen Kisten standen. Ihr habt die Halle hinter euch. Danach kommt ja auch irgendwann der Zaun. Eine Ecke ist immer das, was ich meinte, wo dann Schiffe auch direkt entladen werden können. Also habt ihr dann Zugang zu einem Fluss in dem Moment. Oder See. Oder die Meer. Und könnt um das Haus herum, um wieder nach vorne zu kommen, durch da, wo ihr, also durch den eigentlichen Eingang, wo früher, der ja normalerweise bewacht wird von Klaus. Und ja. Ah, und natürlich habt ihr die Möglichkeit, es gab ja noch diese doppelte Holztür außen, die verbarrikadiert irgendwie war, die nur von innen geöffnet werden konnte. Wenn ihr euch noch erinnert. Vage. Okay. Ihr seid ja eh draußen. Ja, ja. Dana holt auf jeden Fall ihre kleine Taschenpistole raus mit dem Pelmuttgriff und klammert die fest mit der rechten Hand. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen da raus, wo wir reingekommen sind, oder? Ich meine, die Wachen dürften jetzt eigentlich pulverisiert sein. Und vielleicht können wir uns ja an der Mauer lang schleichen und um die Ecke huschen und uns aus dem Staub machen. Ich habe ja zwischendrin auch, ich glaube, die war auch von Hannes, eine Pistole eingesammelt mit 4 Kugeln. Ich tue es dann meiner Gefährtin gleich. Mhm. Und halte die Waffe auch im Anschlag und bin da ganz bei ihr. Mhm. Also schlaucht ihr am Zaun entlang zum Haupteingang? Mhm. Mhm, okay. Ihr bewegt euch zu dem, weil es die nächstbeste Deckung erstmal ist, zu den Kisten, um dann aus der Position besser euch noch einen Überblick zu verschaffen. Und ihr seht da unmittelbar erstmal jetzt nichts, aber dieses unangenehme Geräusch von allen Seiten ist nach wie vor zu hören. Und gerade als ihr dann wieder das Versteck verlassen wollt, um weiter vorzuschleichen, könnt ihr noch, wenn ihr kurz zurückblickt, überprüfend, könnt ihr sehen, wie gerade eben sich eine arg geschundene Mary und der Mechaniker runter von dieser Klappe auch runterhängen lassen. Also da, wo wir uns eben, wo wir runtergekommen sind. Genau, wo ihr vorhin auch runtergekommen seid. Also sie haben es euch gleich getan. Okay, sind wir im Blickkontakt? Also sehen die uns auch? Ihr seht sie besser als umgekehrt, aber ja. Okay. Psst. Sehen Sie da hinten? Die beiden anderen. Denen denn passiert? Sollen wir ihnen helfen? Wir können ja versuchen, irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, dass sie zu uns kommen. Und ich luke so ein bisschen um die Ecke und versuche mit einer wedelnden Handbewegung die Aufmerksamkeit der beiden auf mich zu ziehen, ohne die Aufmerksamkeit generell auf mich ziehen zu wollen. Ja, aha. Ausnahmsweise mal. Ich mache einen Ruf, den keine Fischwesen erkennen. Genau. Wie weit sind wir in etwa voneinander entfernt? Nur damit ich das nochmal auf dem Schirm habe. 10, 12 Meter? Okay. Sogar ein bisschen mehr? Also ich wedel. Sieht man das? Ja, wenn sie sich umblicken und gucken, würden sie euch auf die Distanz noch sehen können, da ihr gerade eben noch die Deckung der Kisten verlassen habt. Ja. Mhm. Mach so eine Geste so, kommt her. Oh, mein Schädel. Mary packt sich an den Kopf und versucht zu ertasten, ob sie irgendwo blutet, schaut sich währenddessen in der Gegend um, ob sie irgendwas sieht und nimmt dann auch ganz leicht die Stimme wahr und sieht dann, dass Dana winkt, und in dem Moment ist Mary tatsächlich ausnahmsweise mal erleichtert, sie zu sehen, dass man das mal wieder zusammengefunden hat und schaut sich um, ob irgendwo noch eine Gefahr ist. Und wenn keine vorhanden ist, würde sie sich dann Dana und Nancy wieder nähern. Ja, unser Mechaniker betrifft das ja genauso, er hat es auch wahrgenommen und läuft im Grunde direkt hinter Mary her. Hat er sein Gewehr noch, was er mitgenommen hat, oder ist das irgendwie verschütt gegangen? Ja, alles gut. Hat er noch, okay, sehr gut. Wie viel Schuss hat das Ding? Zwei doppelläufig, also zwei Schuss im Grunde. Weil Munition haben wir jetzt nicht irgendwie, okay. Na, die ist schon geladen. Ja, also das ist schon okay. Na, schau sich das einer an. Das ist ja ein Upgrade. Vom Stuhl zum Gewehr. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mechaniker. Und Sie, junge Dame, sehen überhaupt nicht gut aus. Dürfen wir fragen, was passiert ist? Fragen Sie lieber nicht. Sagen wir es einfach so. Glas bricht leider schnell durch und es war rutschig. Lassen wir das einfach. Lassen Sie uns bitte weiter. Und mit diesen Worten greift sich Mary dann wieder an den Kopf und reibt sich den Hinterkopf, wo sich wahrscheinlich jetzt gerade schon eine Beule bildet. Zu viel Schmuck dabei, hm? Ja, das war im Tresor. Wären Sie bei uns geblieben, hätten Sie auch noch was mitnehmen können. Dann hätten wir mehr später verkaufen und aufteilen können, aber darüber zu diskutieren, bringt jetzt nichts. Ich weiß nicht, wo sie waren, aber ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir zusammen schnellstens hier rauskommen. Wären wir bei Ihnen geblieben, wären wir jetzt alle tot. Halten Sie mal den Mund und lassen Sie uns jetzt weitergehen. Entspannen Sie sich. Gehen Sie doch bitte einfach weiter zusammen mit uns. Lassen Sie uns doch einfach hier raus. Den Rest diskutieren wir später. Ja. Dana geht Richtung Ausgang. Und er seufzt, geht weiter. Mary, die ist einfach durch, die ist done with the shit. Also jetzt ist alles egal. Kopf tut weh, alles fühlt sich seltsam an, weil irgendwie dieser Schmuck sich seltsam an ihr anfühlt, aber sie will es halt auch nicht ablegen, weil Geld. Soll ich sie verarzten? Bitte, wenn Sie was dabei haben, gerne. Schauen Sie sich bitte wenigstens einmal meinen Hinterkopf an. Es tut gerade höllisch weh. Mache ich gern. Wie viel Schmuck bekomme ich denn dafür? 5 Ringe? Ich lege Ihnen erstmal die Bandagen an und dann schauen wir weiter. Ich habe nämlich tatsächlich Bandagen dabei. Und die würde ich für diesen Zweck auch direkt mal einsetzen, denke ich. Wie convenient. Mary hält auf jeden Fall sofort den Kopf hin und macht schon mal 5 Ringe ab. der Einschätzung halt nur, hätte ich gerne noch mal eine Medizinprobe kurz von dir. So, lass mich kurz schauen. Was ist Medizin? Ach nee. Medizin wäre bei dir dann, also IQ. Ah, aha, aha. So. Ich hoffe, ich verhaue ich jetzt nicht. Ist auch nur eine 10, weil das ist ja jetzt, sind jetzt keine riesigen Verletzungen. Es kommt dann mehr. Ich muss kurz rechnen. Täusch mich nicht, bitte. Wie lange Kopf tut weh? 19. Oh Gott, das war... Ich glaube, du bist geheilt. Geil. Direkt. Wunderheilung. Ja. Direkt Kopfschmerzen weg, kein Ding. Also das ist für die Verletzung ist auch gar nicht so. Es wird halt nicht irgendwie weiter bluten. Es wird natürlich, wenn du dich noch ein bisschen dizzy fühlst, das bleibt. Das kann sie jetzt mit einer Bandage nicht heilen. Aber es ist jetzt nicht zu erwarten, dass irgendwie die Wunde irgendwie weiter aufreißt oder weiter rumsuppt oder irgendwie sowas. Also das ist, Blutung ist gestillt, kein Problem. Ja, wird dich bis auf Dizziness vielleicht jetzt nicht unmittelbar beeinträchtigen. Ihr bleibt noch bei diesen großen Crates. Wie heißt denn jetzt das deutsche Wort? Lagerkisten. Kisten, ach Gott. Oder wolltet ihr euch schon weiter bewegen? Nee, ihr müsst ja noch bleiben, wegen dem Verarzten. Kurz. Also Dana ist ja in Richtung Ausgang gegangen. Okay, ja, Dana, dann siehst du, dass vorne am Eingang auf jeden Fall einige von diesen Wesen, die vorher schon erwähnt wurden von Nancy, dort stehen und die sind auch hell beleuchtet. Also du hast gar keine Probleme, die zu erkennen. Und auch du siehst, dass da durchaus normal beleibte, abgeranzte Dorfbewohner stehen, aber auch mitten dazwischen immer mal wieder grau, grünlich geschuppte Wesen mit einem Fischkamm und mit Klauenhänden und watschenden Blicken, watschendem Gang dort stehen. Und auch von dir hätte ich gerne mal eine geistige Stabilitätsprobe von 11, als du siehst, oh, das ist komisch. Lass mich kurz rechnen. 13. Dein Überlebenssinn kickt. Und du wendest dich so schnell wie möglich ab, statt darüber nachzudenken, was du da siehst und dass du gerade die Bestätigung hattest, wendest du dich ab, um nicht weiter hinzugucken. Ich sagte nicht, dass du dich wegbewegt hast, aber du drehst dich auf jeden Fall schon mal um in der Dunkelheit. Was hast du vor? Befinden sich denn diese Wesen innerhalb des Hofes? Also stehen die quasi vor dem Haupttor? Im Tor, kurz nach dem Tor, kurz vor dem Tor, das sind bestimmt 10 Wesen, Dorfbewohner. Und einer war vielleicht auch an der großen Eingangstür. Ja. Okay. Ich laufe geduckt und schnellen Schrittes wieder zu den anderen zurück und berichte in gedämpfter Stimme. Da vorne beim Haupteingang, da werden wir nicht rauskommen. Da ist alles voll von diesen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sie beschreiben soll, von diesen Fischwesen oder Froschwesen, auf jeden Fall von nichtmenschlichen Gestalten. Und die wirken nicht gerade sehr freundlich oder dass wir sie irgendwie überreden könnten, uns gehen zu lassen. Das sind bestimmt, ich weiß nicht, 10, 15 Stück. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Es ist noch wirklich spannend, dass hier irgendwas vor sich gehen muss. Es gibt offenbar irgendeine andere Art von Wesenheiten hier in diesem Dorf. Also ich meine, das, was sie da sehen, das ist genau das, was wir drinnen auch schon, oder dem wir drinnen auch schon begegnet sind. Und es kann mir doch keiner sagen, dass das wirklich menschlich ist. Also ich muss mir unbedingt diese ganzen Proben von Hannes nochmal genauer ansehen, weil irgendwas geht hier vor sich. In dem Moment, wo... Entschuldigung, bitte. In dem Moment, wo gerade Nancy darüber spricht, entscheidet sich der Mechaniker im Grunde in wenigen, aber klaren Worten seine Erlebnisse in dem Büro und sein Gespräch mit Blackwood und dem Stein und dass er die Leute gerufen hat, das fasst er kurz und prägnant zusammen, damit im Grunde alle anderen wissen, was da passiert ist. Außerdem erzählt er den beiden, dass der Typ da oben halt weiterhin betäubt ist und er ihm im Grunde zwar, um ihn so ein bisschen runterzubekommen, halt schon einige Sachen verraten hat, aber da keine Gefahr sieht im Grunde. Also die Hauptintention war halt im Grunde jetzt, dass Nancy einen Blick, also einen noch breiteren Blick über die Situation bekommt und somit ihre Schlussfolgerungen ziehen kann. Das hat er gerade so eben getan. Brauche ich da irgendwie also kann ich das zusammensetzen oder brauche ich da noch irgendwelche Infos für, also irgendeine Probe oder so? Er hat dich doch oder jetzt... soll ich einfach spekulieren? Du kannst ruhig spekulieren. Okay. Das heißt, ihr Herr Blackwood hat Leute angestellt, die irgendwie ihre Art Verwandten zu Konserven verarbeiten? Und die hat er gerufen mit einem telepathischen Stein oder so etwas? Und wenn das genau das ist, was ich gerade beschrieben habe, dieses telepathisch, dann ja. Im Grunde schon. Leider konnte ich diesen Gegenstand nicht mitnehmen, da Nun ja, sagen wir mal, ein Teil der Problemlösung war. Und er hat diese Leute gerufen, um was zu tun? Also ich meine, die kommen mit Waffen an, die haben scharfe Klauen. Das wirkt jetzt nicht besonders einladend, wenn sie davon sprechen, dass er uns eigentlich als Gäste empfangen wollte. Ich glaube nicht, dass er uns im Freundlichen als Gäste gesehen hat. Nun, da diese Wesen und die Dorfbewohner schwer bewaffnet sind, gehe ich nicht davon aus, dass wir zusammen eine Party gefeiert hätten. Aber er war nett zu ihnen, oder? Sagen wir es so, ich habe das Gespräch gehört. Schlag. Er war erstaunlich gelassen, aber freundlich ist definitiv was anderes. Aber von wegen Gäste. Also, das wirkt ja eher, als wären wir der Mitternachtssnack. Und damit wir nicht zum Buffet werden, hat er halt kurzerhand, dieses Steinchen vom Kopf gekriegt. Jedenfalls stellt er keine Gefahr mehr dar, im Gegensatz zu dem, was uns da, glaube ich, am Ausgang noch erwarten wird. Also sollten wir mal schnell nach einer Lösung suchen. Das wissen Sie ja nicht. Solange Sie nicht selber sich davon überzeugt haben, dass ein Herz nicht mehr schlägt, können Sie nicht davon ausgehen, dass jemand tot ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass er tot ist. Ich habe gesagt, dass er aktuell keine Gefahr darstellen sollte. Und ich glaube einfach, dass er definitiv das kleinere Problem ist. Stimmen nähern sich. Er ist nicht tot. Stimmen nähern sich. Ein Gewühl aus Stimmen. Schritte. Dort hinten gibt es ja noch ein anderes Tor. Wollen wir vielleicht erstmal dorthin gehen und gucken, ob wir da irgendwie rauskommen? Ja, einfach ja. Weg. Okay, dann. Ja, gute Idee. Ein anderes Tor. Welches Tor meinst du? Das, was du vorhin beschrieben hast, woran wir uns nicht mehr erinnern konnten. Achso, Entschuldigung. Das ist das, was im Gebäude, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass im Erdgeschoss, da habt ihr von oben reingeguckt, da waren ja noch mehr Kisten in unserem großen Lagerraum und da stand auch ein Auto, ein Lastwagen oder ein Pickup oder sowas. Von innen ist da, war da, von außen war das Ding nicht zu öffnen, aber von innen... Hattet ihr dann gesehen, war das irgendwie mit so einem schweren Balken irgendwie zu? Das heißt, das könnten wir jetzt theoretisch öffnen, also von den Balken. Wenn ihr reingeht, von innen kann man das Ding aufmachen. Von außen müsste man es, weiß ich nicht. Ja, wobei, wenn wir denn durch das Tor, also wenn wir dann sozusagen in dem Gebäude sind und dann rum und dann durch die Tür, dann sind wir ja wieder an den Kisten und dann schlussendlich wieder da am Zaun, wo ja dann auch wieder das Haupttor ist. Also im Grunde laufen wir dann den ganzen Fischpeoples entgegen. Also zur Einordnung nochmal kurz. Ihr könntet theoretisch bei den Fließbändern im Erdgeschoss da durch die Tür, wo ihr ursprünglich auch mal reingekommen seid, da seid ihr auf der Grundebene. Da ist auch der Haupteingang gewesen, aber da ist auch ein Zugang gewesen, den ihr nicht genommen habt. Ihr seid ja gleich die Treppe hoch. Ne, ihr wisst noch, mit dem Bilderrahmen und so, das erste Mal. Mhm. Und von da der Zugang, da könnte man dann zum Auto und da könnte man auch dementsprechend dann diese schwere Holz-Doppeltür von innen öffnen. Das hattet ihr aber weiter nie drin. Ihr habt nur von oben reingeguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, können wir das denn überhaupt jetzt wissen? Und eigentlich nicht, ne? Also das könnten wir jetzt nicht in die Planung einbeziehen. Zusammensetzen könntet ihr das schon, weil ihr wisst ja, ihr habt ja von oben reingeguckt, sodass ihr von oben die Kisten gesehen habt und diesen Pickup und diese schwere Holzdoppeltür und so weiter. Das habt ihr schon mal gesehen. Ihr wart jetzt nicht direkt unten drin, aber ihr habt es schon mal gesehen. Also soweit könnte man sich das zusammensetzen im Kopf. Okay. Dann wäre das der Vorschlag, dass dieser Bereich, den wir vorhin kurz gesehen haben, als die Bilderrahmen gestreichelt wurden. Da stand ein Fahrzeug oder irgendwas in die Art. Also vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit. Aber wir sollten schnell handeln. Das klingt super. Vielleicht können wir sie einfach überfahren. Ja, lassen Sie uns einfach hingehen. Wahrscheinlich die einzige Option, die wir auch gerade haben, also ja, klingt gut. Wie menschlich waren die Leute, die sich da draußen befunden haben? Sind sie alle menschlich, teilmenschlich, fischig? Ich überfahre keine Menschen. Fischen. Oh mein Gott, Sie sind gerade eine Gefahr. Und er grinst einfach nur. Verstehen Sie das nicht? Herr Mechaniker, die Menschen, also die Wesen waren, ja, ich sag mal zu 2% menschlich. Ist das mit Ihrem Kodex vereinbar? Lassen Sie uns das Auto suchen. Und gut. Er geht vor. Ihr macht euch wieder zurück von den Lagerkisten zu diesem Fließband im Erdgeschoss und könnt hinten die Tür wieder öffnen, macht sie auf, steht dann wieder in diesem Flur, wo die Treppe hochgeht, und dort unten, auch da sieht man, dass die Granate wohl Schaden angerichtet hat. Ihr seht halb zerfetzte Leiber, die auf der Treppe liegen, dunkles Blut, was immer noch irgendwie von der Treppe runterläuft, Einzelteile von Menschen, von anderen Wesen, ein sehr unschöner Anblick. Deswegen hätte ich da auch erstmal gerne von euch dann wieder einen Stabilitätswurf. Und zwar ein Stabilitätswurf. Ah, dieser Gestank. Was brummst du denn schon? Ist moderat. Also das sind jetzt... Das ist ein kleines Schlachthaus da drin. Ich hätte gerne einen Wurf von 15. Bringt mir das nichts, dass ich mit sowas arbeite? Naja, das ist schon ein Schlachthaus. Also das ist, da sind ja Leiber und unnatürliche Leiber und ja, warte mal, ihr müsst es aber, Moment, ihr habt ja nur eure 3 Würfel, wartet mal, nicht so. Ja doch, ihr könnt ja 18, ist ja das Maximum. Nee doch, dann stimmt das, was ich gesagt habe. Kommt da noch irgendwas hinzu, was wir so mit uns bringen? Nee, ne? Ja. 12. Ich habe keine 15. Ich habe 10. Bei mir sind 12, 17 und Doppel 6. Ich weiß nicht, ob das einen Vorteil hat. Du kannst das soweit... Also, der Mechaniker kann sich dann irgendwie... Der Gestank ist natürlich immer noch das Ding anscheinend, was dich ja immer stört. Das haben wir ja festgestellt. Ja. Du steckst das irgendwie weg. Vielleicht hast du in der Vergangenheit irgendwie schon mal eine Kriegsszenerie oder dergleichen gesehen. Das ist... Ich hatte 15 gesagt. Mhm. So, jetzt sagt noch mal bitte kurz. Ach so, 15. Ja. Die anderen 3 sind vom Anblick dieser äußerst äußerst unangenehmen Situation erstmal mitgenommen. Ihr solltet euch das nicht länger angucken. Der Gestank ist auch stärker geworden, sodass er euch vielleicht, also ihr wollt da raus, das will man nicht. Da will man nicht irgendwie da rumwarten in den letzten Teilen der Granatenopfer. Und ich hätte gerne einen Wurf von euch, ein W6. Von allen? Nee, du, der Mechaniker ist ja soweit, der steckt das ja soweit jetzt noch weg. 4. Ei. 5. Das ist die... Oh. ja, diese geistige Stabilität müsst ihr euch abrechnen. Oh. Hat jemand die Hälfte seiner maximalen Stabilität schon verloren? Glaub nicht, oder? Generell geistige Stabilität bei uns allen ziemlich gut eigentlich, ja. Glaube ich. Geht so. Also bei mir ist eigentlich echt niedrig, aber da ich bisher noch nicht so viel gesehen habe, weil ich mich immer schön verstecke, geht das noch. Augen zu und durch. Hm? Also keiner hat jetzt irgendwie die Hälfte schon verloren von seiner Max. Okay. Nee. Gut. Ja. Wenn ihr euch da länger aufhalten solltet, würde euch eine Übelkeit überkommen. Wollt ihr irgendwas noch durchsuchen oder wollt ihr schnurstracks weiter schnell zu dem, da wo ihr das Auto vermutet und die Lagerkisten und so weiter? Marys Fluchtinstinkt kickt auf jeden Fall total. Sie wird auch gerade ein bisschen hektisch und will gerade einfach nur weg und guckt sich in die Runde um, weil sie selbst keinen Plan hat und hofft, dass irgendjemand anders eine zündende Idee hat und jetzt das Ganze ein bisschen vorantreiben kann. Der Anblick selbst ist nicht so das größte Problem, der Gestank allerdings dafür umso mehr. Mechaniker hält praktisch seine Nase und seinen Mund so in seiner Armbeuge und versucht so einigermaßen den anderen mitzuteilen, dass er wirklich schnell weg möchte. Im Grunde hören die anderen nur. Er zeigt dann halt so in die Richtung, wie es zum Fahrzeug geht. Dana geht schnellen Schrittes über diese Körper drüber und hat ihren Lippenstift in der Hand und dreht ihn die ganze Zeit, um sich zu beruhigen, aber geht in Richtung des Ziels. Ich würde gern ein bisschen von meinem Nerventonikum einsetzen. Das ist das Letzte, was ich noch in meinem Medizintäschchen habe. Ich habe noch Nerventonikum dabei. Und da würde ich mich gerne ein bisschen mit beruhigen. Okay, dann okay, dann darfst du dir einen wieder aufschreiben, einen geistige Stabilität. Einen ganzen Stabilitätspunkt bekommst du zurück. Krass. Unmittelbar. Richtig krass. Was ist das denn für Tonikum sonst? Das ist doch jetzt nicht. Ist doch kein. Drogennamen. Nee, ich freue mich eh. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber ich freue mich. Es ist so ein bisschen traurig, wenn man gerade viel verloren hat. Ihr macht euch weiter in den nächsten Raum und als die letzte Person in diesem Raum fast verschwunden ist und die letzte Person, hätte ich gesagt, ist Nancy, weil Nancy ja noch das Nerventonikum zu sich genommen hat, gehen oder schnell schreiten, siehst du, wie noch die Vordertür aufgerissen wird. Und eine Stimme dann meint, wir sind die! Und dann kannst du dich durchmachen durch die Tür mit dem Auto. Und willst du sie zumachen, die Tür? Ich? Mhm, du bist die Letzte, die durchgegangen ist. Willst du die Tür hinter dir zuziehen? Ja. Okay. Ihr seht alle ein, wie auch schon von oben, seht ihr, also wenn ihr hochguckt, seht ihr auch diese Balustrade dann auch, wo ihr dann vorher so viel rumdiskutiert habt. Ihr seht einen Lastenwagen mit einer großen Pritsche, der gerade nicht beladen ist, der vorne eine Fahrerkabine hat, wo zwei Leute Platz haben könnten. Die doppelte schwere Holz Torkonstruktion, wo ein schwerer Balken davor reingehangen wird, damit die Tür einfach nicht aufgemacht werden kann, der ausgehängt werden müsste. Ansonsten findet ihr in diesem Raum noch weitere von diesen großen, schweren Holzkisten aus schwarzem Holz, wo immer mal wieder der Name der Fischkonservenfabrik drauf geschrieben ist. Ich würde gerne kurz zu einer der Kisten gehen und da reingucken. Mhm. Die meisten der Kisten sind verschlagen, also transportbereit. Eine jedoch nicht. Und wenn du da reinguckst, siehst du, dass diese halb gefüllt ist mit Konserven. Ich würde gerne so 5 Konserven an mich nehmen. Du kannst gerne dir 5 Konserven aus der Blackwood Fish Konservenfabrik dir aufschreiben ins Inventar. Okay. Erinnerungen an Klaus. damit wir jetzt hier aus dieser Halle rauskommen, müssen wir diesen Holzblock entfernen, richtig? Mhm. Durchfahren ist nicht. Holzblock. Also, Wir sind 4 Leute, den kann man doch mal bitte, also eine Person schafft es nicht bei unserer Stärke, aber zusammen kriegen wir den bestimmt ganz toll weg. Los. Die Tür war jetzt nur so verschlossen, das heißt, durch die Tür können halt noch irgendwie die diversesten Persönlichkeiten hindurchschreiten. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Tür zu verrammeln? Gibt es da irgendwie keine Ahnung. Ja gut, vielleicht können wir die Kiste davor schieben? Ja, im Grunde. Zu viert mit 4 Muskelkraft in Summe. Probiert's. Also ihr habt alle Freiheiten. Ja, dann machen wir das, oder? 2 Verbarrikaden machen hinten auf. Oder schaffen wir nichts von beidem? Ja, das Problem ist, wenn wir diesen Balken aufmachen, kann halt von da jemand rein. Machen wir die Tür nicht zu, kommen die rein. Und kümmert sich keiner ums Auto, können wir das nicht nehmen. Ja, vielleicht sollten wir eh erstmal checken, ob das Auto geht. Ob wir einen Schlüssel also auch haben. Also wenn das Auto zum Beispiel nicht geht. Ja. Ja. Der Mechaniker braucht keinen Schlüssel. Der braucht nur Zeit. Ja, fahren kann der Mechaniker auch. Der hat, wo war das denn? Fahrzeug. Wahrnehmung, Fernkampf, Nahkampf, Verbergen. Fahrzeuge, ja. Fahrzeuge hat er auch als Fähigkeit. Hast du schon bei, zumindest schon mal den Fahrer gleich. Und den in Motion bringenden für den Wagen. So, kurz schließen. Also das Ding irgendwie fahrtüchtig bekommt. Ja, genau. Da würde ich jetzt erstmal schauen, weil wenn wir dann gleich nicht weg können, dann ist das eh blöd. Dann müssen wir uns jetzt eh was anderes ausdenken, oder? Ich würde trotzdem erstmal vorschlagen, dass wir zumindest eine Kiste vor die Tür schieben, aus der wir gerade gekommen sind. Selbst wenn wir wieder zurückkommen. Bonding-Maßnahme. Okay, auf. Okay. Aber wie groß sind die Kisten und wie groß ist die Tür, wenn da jetzt 8 Fischmenschen gegendrücken und diese kleine Kiste vor der großen Tür da wegschieben? Das sind schon ordentliche Kisten. Also wenn die voll beladen ist, würdet ihr die nicht einfach mal so irgendwie alleine von A nach B transportieren. Also das ist schon was kurz vor schwerem Gerät ist, wenn die voll beladen sind. Aber in einer Kiste fehlen ja 5 Konserven. Mhm. Ja, 5. Nein, schon ein paar mehr. Und die sind schwer. wie sieht's denn aus mit so einem, ich weiß nicht, damals war das wahrscheinlich nicht so ein Ding, so ein Hubwagen. Gibt's vielleicht diese Sackkarren, die man so davor so unter die Tür und dann geht die nicht mehr auf, weil Sackkarre davor. Sowas wäre doch was. Gab's Sackkarren? Bestimmt gab's Sackkarren. Ich weiß nicht, ob es 1925 in Amerika schon, wahrscheinlich, ich sag mal ja, bestimmt gab es da schon Sackkarren. Also da wird auch irgendwo, oder irgendeine Apparatur, womit man dann auch die einfacher bewegen kann. Eigentlich werden die eher mal gehoben und so, aber ja. Es geht hier nur im Grunde, da gibt's etwas, also, na komm, ich versuche mein Glück, durch seine Mechanikerkenntnisse, also Mechanikkenntnisse, er ist ja gar kein echter Mechaniker, blickt er sich halt um und versucht irgendwie eine einigermaßen nutzbare Möglichkeit zu finden, um diese Tür zu verrammeln, damit dann niemand mehr für den Moment das eintreten kann, solange wie wir uns irgendwie versuchen. Ne? Das Schnellste wären Kisten, ja. Das Schnellste wäre, wenn ihr die Kisten da vorstellen könnt, die Kisten in dem Moment. Und als du dich umguckst, was du siehst, ist, dass da sogenannte so Tragegurte sind. Also so Gurte, die zum Beispiel heute ja immer noch Möbelpacker zum Beispiel benutzen. So Tragegurte, damit man zusammen Lasten tragen kann, ohne sich den Rücken zu zerbersten. Und dann jeder eine Ecke und dann... Feel free. Okay, dann macht der Mechaniker genau diesen Vorschlag. In der Geschwindigkeit, die halt vonnöten ist, damit die anderen halt auch wissen, was er will, aber auch er nicht um den heißen Brei herumredet, wie ich sonst gerne mache. Also, Ja? Let's get this done. Ja. Würfelt doch mal, ihr helft alle mit, richtig? Hm? Mhm. Würfelt mal mit einem W6 jeweils und dann zählen wir mal kurz zusammen, was, wie ihr das so schafft. Ein? Ja, ja, ihr habt ja alle nur einen Stärke, also das war, ist einfach. 5. 4. 4. Also haben wir insgesamt 18. 17 insgesamt. 4, 4, 5, 5, glaube ich. Was? Okay. Zusammen. 4. Ja. 3 mal 4 plus 5. Ach, 3 mal 4. Egal. Ist aber, ich hätte gedacht, 2 mal 5. So oder so. Das, an dem Punkt hätte es jetzt nicht gescheitert. Ihr macht euch zusammen vier Leute, vier Ecken. Hängt euch an eine der Kisten, die nicht ganz so schwer ist, und schiebt sie und hebt sie vor die Tür, die auch massiv genug aussieht, als ob sie jetzt den ersten Ansturm erstmal gewachsen ist. Und just als ihr die Kiste davor platziert habt, hört ihr es auch an dieser Tür rumsen und auch hämmern. Und es wird immer mal wieder gehämmert. Und dann hört ihr noch ein: Kleine Lady, komm, wir haben noch ein Date. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Das war wohl nichts. Wir haben kaum mehr Zeit. Herr Mechaniker, können Sie gucken, ob das Auto überhaupt fährt? Schnell, jetzt, sofort. Und der Mechaniker reagiert sofort, rennt zum Auto, macht. Er macht Dinge mit dem Fahrzeug. Er macht Dinge mit dem Fahrzeug. Ihr hört, während du unterwegs bist, hört ihr Axtschläge auf eine Tür niedergehen. Auf diese Tür, die ihr verbarrikadiert habt. Dana stellt sich vor die Tür und ruft: Klaus, bist du's? Um ihn irgendwie hinzuhalten. Ja, ich bin's, meine kleine Lady. Keine Sorge, ich bin gleich bei dir. Wo warst du denn? Ich habe auf dich gewartet. Ja, bald musst du nie wieder mehr warten auf mich. Und die Axtschläge intensivieren sich nur. Es sind wohl mehr als eine Axt. Und unser Mechaniker sitzt, du hast die Tür aufgemacht, kannst die Paneele auch wieder runterdrücken, dass du an die Drähte kommst. Oder willst du irgendwo anders noch vorher gucken? Ja, so ganz klischee-mäßig, weiß ich nicht, es gibt wahrscheinlich nicht diese Sonnenschutzklappen, wie das genau heißt, wo man üblicherweise einen Ersatzschlüssel hinterpackt oder sowas. Ich glaube erstmal gucken, dass das Fahrzeug fährt und macht dann halt einfach da so seine Magic, die wir da am Anfang von ihm mitbekommen haben, um das Fahrzeug erstmal überhaupt zu starten, und dann kann er ja immer noch gucken. Oder okay. Die anderen gucken, wenn sie denn im Fahrzeug sind, wie auch immer. Aber erstmal Motor starten. Hannes und Klaus hatten keinen, oder? An ihrem Schlüsselbund? Keinen Autoschlüssel? Mm-mm. Mm-mm. Eine Probe auf Mechanik hätte ich gerne von dir auf IQ, und zwar eine 15. Mhm. Ui, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Shit. Du drückst die Paneele runter und dir kommt ein Wust an Kabeln entgegen, was du zuerst überhaupt gar nicht so deuten kannst. So ein Auto hast du dir noch nicht aufgeknackt. Und du bist überrascht aufgrund der vielen unterschiedlichen Kabel, die dir entgegenkommen. Du kannst das nicht sofort. Früher, sonst ist es immer einfacher. Dann weißt du ganz klar, dass die Zuleitung, das Schlüssel, und du versuchst dieses Gewühl an Kabeln, was vielleicht auch von einem Stümper mal zusammengesetzt wurde oder verändert wurde, versuchst du auseinanderzuwirren und dir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Schaffst es also noch nicht sofort, irgendwie ein Auto hier kurz zu schließen. Die Axtschläge nach wie vor gehen auf die Tür nieder. Und wieder hört ihr eine kleine Lady. Ist es mir möglich, mit einer Probe auf Einfühlungsvermögen die Herren dazu zu bringen, erstmal aufzuhören? Das weiß ich nicht. Also so von der Theorie her. Von der Theorie her, ich hätte gerne, sag doch mal. Sag doch mal. Dann lege ich die Würfel wieder hin. Ha. Klaus, du machst mir Angst. Ja, gut. Aber wir haben uns doch so gut verstanden. Warte, ich komm raus. Ich mach von innen auf. Warte kurz, sonst kann ich die Tür nicht öffnen. Meine Freunde und ich werden euch das Knochenmark aus den Knochen saugen. Aber das ist ja genau das, was ich mag, Klaus. Warte doch kurz, ich mache auf. Die Hermann Weiler, also... Kannst ja aufmachen, aber... Okay, ich drehe mich zu den anderen rum und sag: Okay, ich glaube, das zieht nicht mehr. Wir müssen uns was anderes überlegen. Können wir uns bitte die andere Tür anschauen, damit wir überhaupt aus diesem Raum rauskommen? Dass wir versuchen, diesen Balken wegzupacken? Hören wir denn hinter der Tür, die mit dem Balken verschlossen ist, auch Schreie, Quaken, Gehämmer oder ähnliches? Nee, das forciert sich gerade eben aus der Tür, die einfach so mit der Axt bearbeitet wird. Die immer wieder krachend ein oder mehrere Äxte auf diese Tür eingeschlagen werden. Okay. Ja, dann lassen Sie uns das machen. Lassen Sie uns den Balken von der Tür lösen, sonst sind die hier gleich durchgebrochen. Eine andere Option haben wir eh nicht, also versuchen wir es. Schaffen wir das zu dritt, bitte. Oh, ich könnte auch mal... Ihr könnt ja noch mal eine Kraftprobe werfen zu sein. Jeder hat einen Würfel, los geht's. Okay. 2. 6. 2, 6, 1. Ihr macht euch zu dritt diesen schweren Holzbalken irgendwie zur Seite zu ziehen oder wegzuziehen, irgendwie da wegzubewegen, und ihr schafft es auch soweit, den in Bewegung zu setzen. Aber neben euch schlagen Pistolenschüsse ein, die von oben, die von oben niedergehen und neben euch auf den Boden einschlagen. Und dann wieder eine Stimme: Da sind sie! Mechaniker, packen Sie doch mal mit an. Oder sind Sie am Schmollen? Okay, der Mechaniker. so verzweifelt. Okay, Mechaniker schmeißt die ganzen Kabel einfach wieder zurück in die, ins Fahrzeug, steigt aus läuft halt Richtung Tür. Wie viele Personen stehen oben an dieser? Gerade nur eine, die gerade versucht wieder. Gerade nur eine Person. Ziel. In dem Moment, wo er praktisch zu den anderen läuft, dreht er sich um, greift nach der Schrotflinte und zielt praktisch Richtung. Richtung Person, auch immer das da oben ist, und denkt gar nicht drüber nach. Er sieht einfach nur, dass seine Begleitung also die anderen halt beschossen werden. Und er drückt einfach ab. Einen Fernkampfwurf hätte ich gerne. Auf Achso, ich muss mal Wendigkeit oder IQ? Wendigkeit. Und du musst 12 schaffen. Auf Wendigkeit. Pascha 6 plus 2 plus 3. Hä? Also was hast du gewürfelt? Also doppelt 6. 12, achso. Also 12, 14 und die 3, also 17. Dann würfel bitte nochmal mit 2W6. Ist eine 4. Okay, Okay. Du schießt mit deiner Schrotflinte oben in die Richtung, die dieses Wesen darunter gefeuert hat. Und du triffst mit deiner ersten Schrotladung das Wesen auch. Und es so. Und es fällt nach hinten über, hat allerdings nur mehrere Streifschüsse abgekriegt, die ihn erstmal unmittelbar davon abhalten, direkt zu zielen auf dem Geländer. Die anderen drei können nochmal ihren Stärkewurf wiederholen. Sechs. Vier. Zwei. Immerhin schon mal besser. Das ist ja, es wird ja langsam besser. Ihr könnt den Holzkeil, diesen Holzblock dann auch, nachdem ihr mehr Ruhe habt und ihr nicht mehr beschossen werdet, dann auch einfacher wegziehen und er fällt mit einem stumpfen Druck zu Boden. Die Tür ist jetzt unverschlossen. Können wir sie aufmachen und gucken, was dahinter ist? Klar. Hier ist das Auto. Ja, dann macht Dana das. Sie wirft sich gegen die Tür. Okay, und die Tür geht auf und ihr schaut wieder hinten raus zu diesen Lagerkisten und wenn ihr nach links schaut, seht ihr die Förderbänder und den Hintereingang, wo ihr durch reingekommen seid, mehrfach ins Haus. Und sind dort irgendwelche Fisch- oder Froschwesen zu sehen? Unmittelbar nicht. Das durch die Bahn sieht frei aus. Herr Mechaniker, was ist mit dem Auto? Fährt das? Noch nicht. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar Minuten. Los! Kurze Frage an der Stelle. Wieso laufen wir nicht einfach? Ergibt das Sinn? Wollte ich gerade fragen. Ergibt das Sinn, überhaupt auf das Fahrzeug zu warten? Oder können wir da sowieso nicht lange fahren, weil alles Kisten stehen und Zeugs und. Da kommt ihr schon vorbei, doch. Also wenn ihr nicht gerade den Zaun umnieten wollt, dein Lieblingszaun, dann müsst ihr schon an den Kisten vorbeifahren, seitlich vom Haus und dann durch den Haupteingang und dann unter Umständen den Zaun, der so zur Seite weggerollt werden kann, wo man so durchgehen kann, da dann durchbrechen oder halt die Leute da verscheuchen, die davor sind. Also Sinn macht das schon, ihr seid schneller, ihr seid geschützt in dem Ding. Vielleicht ist die Stadt ja auch nicht so ein toller Ort. Grundsätzlich. Zu Fuß. Ja, eine Autostadt. Heute Abend. Aber wir sind ja auch irgendwie da hingekommen. Haben wir nicht unser Auto in irgendeiner Seitengasse geparkt? Das stimmt. In der Mitte des Dorfes. Wenn es noch da ist. Ja, genau. Das wäre die andere Frage. Aber was ich noch wissen wollte... Alles halt wieder. Da ist doch auch irgendwo so ein Wasser... Zulauf, der dann ins Meer mündet. Mhm. Ist das mit einem Gitter zu oder könnte man da durchschwimmen? Ihr könnt da blank einfach reinspringen. Das ist stückweise natürlich noch erstmal gesichert mit dem Zaun, aber es gibt auch durchaus einen größeren Teil, wo ja sonst diese Schiffe beladen und entladen werden und da könnte man einfach reinspringen, natürlich. Aber die haben Schwimmen heute. Aber die haben auch Äxte. Die haben auch Äxte, ja, das stimmt. Aber meine Proben sind nicht wasserdicht. Können Sie sich die nicht auf den Team Kopf binden oder so? Herr Mechaniker, Sie haben doch so eine Mütze. Da könnte man die Proben doch unter die Mütze machen und sich die auf den Kopf setzen. Und wenn Sie schwimmen, lassen Sie den Kopf oben. Meine Herren. Wir nehmen das Auto, bitte. Bitte lassen Sie uns das Auto nehmen. Wenn Sie die Kiste zum Laufen kriegen, dann bitte. Ja, wenn Sie es denn mal reparieren würden, anstatt hier Reden zu schwingen. Der Mechaniker dreht sich auf dem Absatz um, rennt zum Auto und macht weiter. Okay. Oh ja, bitte. Klar, also ihr könnt euch gegenseitig helfen. Du kannst ihr das zeigen und das Kabelgewirr und das Schwierigste bei der ganzen Sache ist eigentlich erstmal den Überblick zu kriegen bei den ganzen Kabeln, wo die irgendwie hinführen und so und welche querverbunden sind und so. Es ist irgendwie unnötig kompliziert. Dafür hat Nancy starke Synapsen. Ja, ja. Also auch wenn du da... Ja, dann... ja bitte? Dann gerne Teamwork. Ich würde sagen, dann sind die beiden ja wahrscheinlich jetzt, also... Ja, wir machen es einfach mal so. Ihr könnt beide zusammen würfeln. Mhm. Ihr... Bei dir, Mechanika, ist es Fahrzeugewendigkeit und bei ihr ist es IQ-Fahrzeuge. Also ein IQ-Wurf. Mhm. Und da ihr da zusammen drin rumwurschelt, ihr dürft es zusammenwerfen. Das ist okay. Aber ich würde daraus eine 19 machen. Mhm. Oh, das ist der schlechteste Wurf, den ich je hatte. 11. Ich habe 10 insgesamt. Ja, dann ist doch okay. 21. Ja, bloß die, das ist so traurig, wenn du einfach eine 5 gewürfelt hast mit 3 Würfeln. Ich bin ja zum Glück ganz gescheit, deswegen geht es sich aus, ja. Ihr macht die zweite Autotür nochmal auf und ihr legt euch jeder auf einen Sitz und versucht das irgendwie nachzuvollziehen, wo wie was ist. Es ist bei Nancy so, sie versucht eher nachzuziehen, wo was lang geht. Ab und an stellt der Mechaniker die Fragen, wohin das irgendwie. Dann packt er irgendwann beherzt, nachdem er ein paar Informationen hat, eine Drahtschere, entmantelt 2, 3 Drähte in der Hoffnung, dass es genau die richtigen sind. Und nimmt noch eine Querverbindung raus aus dem ganzen Knäuel, schneidet eigentlich irgendwie fast die Hälfte davon raus und verbindet dann 2 Drähte, die dann auch ein Auto starten lassen. Ja! Gute Arbeit. Wunderbar. Und der Mechaniker lächelt sogar mal. Ja. Ja, wir sind ja eh vorne, dann würde ich die anderen beiden Damen doch auffordern, springen sie hinten rein. Und los geht's. Das lässt Mary sich nicht zweimal sagen, die sitzt so schnell hinten drin, dass Busch. Sitzt schon da so. Ja, Dana klettert eher unbeholfen rein, weil sie nicht gerade eine gute Wendigkeit oder körperliche Verfassung hat. Aber sie sitzt dann auch irgendwann drin. Und als die letzten Passagiere sich in diesen Lastwagen, in diesen Pickup reingesetzt haben, durchbricht wieder mal die Axt die Tür und es ist ein kleiner Spalt zu sehen. Und dadurch guckt dein lieber alter Freund, drückt seinen Kopf durch einen Spalt und meint: Hier ist Klaus! Und das Auto ist fahrbereit, alle sind da. Alle sind da, ihr könnt los. Wollt ihr los? Ich möchte noch ganz kurz eine kleine Handlung vornehmen. Ja. Ich packe in meine Tasche, hole eine Konservendose raus und feuer sie Klaus mitten ins Gesicht. Persönliches Vendetta wäre dann auch abgeschlossen. Du hast mich nie geliebt. Macht das Schaden? Ich kürze das an. Ja, du triffst, es ist okay. Du kannst ihn, du beeindruckst ihn mit der Fischkonserve und er fällt auch mit einem hinten über. Okay. Das ist okay. Zeichnet fürs Leben. Mary haut dem Mechaniker von hinten auf die Schulter und sagt ganz hektisch: Fahren Sie jetzt endlich los! Geben Sie doch endlich Gas! Und er drückt durch. Okay. Und der Regen draußen. Jetzt muss ich hier die. Moment. So. Ja, und du. Das ist ein bisschen laut. Moment mal, das ist alles. Ein bisschen laut hier. Moment. Man immer alles gar nicht so laut. Okay. Du drückst aufs Gas. Erst vorsichtig, dann bestimmter, nachdem du die erste Kurve also aus dem Gebäude rausgefahren bist. Draußen plätschert der Regen. Ab und an schlägt ein Blitz in der Ferne ein, der die Stadt kurz erhellt und eigentlich noch gruseliger erscheinen lässt, als sie unbeleuchtet war. Du fährst weiter und dann siehst du auch schon um das Haus herum, Richtung Tor, und da siehst du schon die ersten Wesen da stehen. Und auch da zeigen sie wieder auf dich und das ein oder andere Wesen macht sich schon bereit, irgendwie mit einem großen Satz auf das Auto zu springen. Das erste springt daneben, das zweite verschätzt sich auch im Sprung. Die ersten Schüsse fallen und treffen aber auch noch erstmal nicht das Auto oder die Insassen. Du müsstest, um durch das Tor zu brechen, durch das Tor fahren, beziehungsweise auch unter Umständen über mehrere dieser Wesen drüber brettern. Hast du das vor? Hast du eine bessere Idee? Was willst du machen, lieber Fahrer? Was möchten die anderen? Können auch gerne kurz berichten, was sie machen. Halt drauf, fahr einfach drüber. Ist es ein geschlossener Wagen oder ist es so ein Pickup und wir sitzen hinten auf der Ladefläche? Das ist mir noch nicht ganz klar. Das ist das Ding, ja. Es ist eine offene Ladefläche, wo man sich allerdings, wenn man sich wirklich ein bisschen mehr als duckt, auch an so einem vom Blech geschützt ist in dem Moment. Also da drunter kauern jetzt Mary und ich sozusagen. Mhm. Okay. Cool. Ja. Ich glaube, wir halten uns eher fest, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es eh so holprig da hinten ist, klammert sich Mary an alles fest, was sie gerade kriegen kann. Ist aber trotzdem die Stimme aus dem Off und ruft einfach nur nach vorne. Wenn sie jetzt anhalten, bin ich stinksauer. Bitte halten sie einfach drauf. Wird das einen Unterschied machen? Die ist immer grumpy, aber... Ja, und im Grunde denkt er sich das Gleiche und... Während er dann praktisch so die Kurve einfährt oder in die Kurve fährt, um Richtung Tor zu fahren und sich sozusagen den ganzen Fischköpfen im Grunde nähert, atmet er einmal nur ganz tief ein, aus und gibt Gas. Ich hätte gerne eine Probe von dir auf Fahrzeuge. Wendigkeit. Mhm. Und zwar mit der Schwierigkeit. Du müsstest über Leute drüber fahren, ein Tor durchbrechen. Es regnet. Du bist immerhin aber ja bisher sehr gut im Fahrzeuge beherrschen. Das ist schon schwierig. Ja. Deswegen hätte ich gerne 17 da in dem Moment. Uiuiui. Okay. Ach komm, das ist doch das, was du kannst. Ja, 6 Millionen Würfel. 8, 9, 10 plus. Plus, was bin ich denn? 3 Wendigkeit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uiuiui. Wird glitschig und er rutscht aus. Ja. Du drückst aufs Gas und schießt über mehrere dieser Körper hinweg, die in einem schmatzenden Geräusch sich unter dem Auto jetzt durchbewegen. Und die, wenn du sie überfahren hast, wahrscheinlich nicht mehr so gut aussieht. Es holpert ziemlich. Und weiterhin wird versucht auf dich zu schießen, auf den Wagen zu schießen. Und du gibst noch mehr Gas und der Wagen bricht durch mehrere Leute, bricht durch das Tor und allerdings dabei stellt sich das Auto so leicht, also du hast einen Platz in den Reifen und es stellt sich leicht quer, sodass es, nachdem es durchgebrochen ist, so du zum Stillstand kommst, der fällt nicht um. Echtest wird er wahrscheinlich nicht bestehen, der Wagen, aber er fällt nicht um und du stehst etwas seitlich zur Straße. Hinten irgendwo ist wahrscheinlich ein Reifen mindestens eingerissen. Aber du bist durchgekommen. Und die Szenerie bestätigt, du bist da über einige drüber gefahren, die jetzt sich vor Schmerzen winden, in Schlamm suhlen. Und in quakenden und schreienden Geräuschen sich ihre Extremitäten halten. Wir hatten ja die Situation, dass wir uns in so einem Verschlag halt sozusagen versteckt haben, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben. Mhm. Erinnert euch, nette Szenerie, Mary hat gezeichnet, Mechaniker hat reflektiert. Wie weit ist das wohl entfernt gewesen? Weil das war nicht weit weg. Das heißt, im Grunde, wenn wir uns jetzt alle aus dem Fahrzeug entfernen und schnellstmöglich dorthin, da jetzt gerade da sowieso die Fischsuppe da so in sich selbst irgendwie kriecht, können wir da irgendwie fliehen und uns da verstecken? Haben wir da die Chance? Was meint ihr? Du hast ja nur einen Teil erwischt, oder? Also ich weiß ja nicht, wie groß der Mob war, der da stand, aber du hast ja nicht alle erwischt. Das heißt, die intakt sind, könnten ja trotzdem hinterher. Ist das Auto gar nicht mehr fahrtüchtig? Das Auto... Kann ich so. Das kann schon bestimmt noch fahren. Die Frage ist, wie weit mit dem einen Reifen, der in Mitleidenschaft gezogen wurde. Würden wir das... Ja, bis dahin schaffen, wo wir unser Auto abgestellt haben. Kann ja nicht so wahnsinnig weit gewesen sein. Die ersten, der weniger in Mitleidenschaft. Achso, Entschuldigung. Das war eine Frage in dem Moment. Ja, genau. Ob das klappt, weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich fahre mit Platten weiterfahren. Ihr wollt ja nicht irgendwie noch das Auto irgendwie großartig schonen. Ihr wollt ja euer Leben daraus retten. Also ihr seid wahrscheinlich schneller als zu Fuß. Ja, stimmt eigentlich. Was soll's? Ich kann nicht irgendwie eine Probe auf Fahrzeug irgendwie werfen und gucken, ob ich den Wagen wieder so rumkriege, dass wir da um die Ecke fahren können und zumindest, wenn auch im Slalom immer so hin und her schwenkend, trotzdem vorwärts kommen. Ich meine, das Problem ist ja auch noch der Regen. Du kannst einfach mal... Traktion ist da nicht mehr. Schwierig, ja, da gebe ich dir recht. Wo willst du hinfahren? Willst du zu eurem Auto fahren? Oder willst du aus der Stadt fahren? Was ist dein Ziel? Oder nur weg? Oder was? Was ist unser Ziel? Im Prinzip erstmal weg und dann. Wir jetzt zum Auto fahren oder die Stadt verlassen, ist ja im Grunde erstmal der gleiche Weg. Ne? Also vermute ich mal. So, more or less. Also erstmal von der Konservenfabrik weg und... Okay, das wollte ich wissen. Dann unterstreich das bitte auch nochmal mit einer Fahrzeugprobe, Inwendigkeit. Wie gut das funktioniert, wie gut du das Auto unter Kontrolle hast, so als, damit man ungefähr eine Einschätzung hat. Kaputter Reifen, nasse Fahrbahn. 6, 7 und 10. 10. 10, okay. Also eher so lala. So mittel? Ja, du gibst wieder Gas. Hinten hörst du schon diesen flappernden Reifen. Und wer weiß, was sonst irgendwie noch unten jetzt im Getriebe für Knochen und Körperteile stecken. Und du setzt es in Bewegung. Du musst immer wieder gegensteuern, weil du immer merkst, das Auto macht nicht mehr so gut, macht nicht mehr so lange. Aber du setzt das Auto weiter in Bewegung, damit ihr bloß weg davon kommt, weil schon die Ersten sich wieder dazu entschließen, auf euer Auto zu schießen. Du setzt das Auto weiter in Bewegung und immer mal wieder hört ihr von mehreren Positionen. Und auch hier mache ich jetzt mal ein bisschen den Regen mal leise. Das ist mir ein bisschen zu viel Regen jetzt. Alles ein bisschen zu laut. Hört ihr alle den Regen? Ja, aber ich höre den ganz leise. Ja, ich habe den immer so laut gehört. Ja, sehr, sehr leise. Ich will nur nicht, dass es so laut in der Aufnahme da drin ist, aber... Ach, geht. Du setzt das Auto, willst einfach weg. Und ihr seht immer mal wieder, dass irgendwo irgendwelche Leute gerade frisch aus ihren Häusern kommen. Und diese ganzen Wesen sind dann auch immer mal wieder mit dazwischen. Und es sind nicht nur normale Dorfbewohner. und die Fahrt und du versuchst dich zu orientieren im Dunkeln, was sehr, sehr schwierig ist. Im Dunkeln überhaupt, welche Richtung musste ich jetzt überhaupt fahren? Fahre ich jetzt überhaupt zum Auto? Fahre ich außerhalb der Stadt? Fahre ich hier nur im Kreis? Das Auto ist zudem auch allein auf weitem Flur. Es sind keine anderen Autos hier irgendwie unterwegs. Es ist kein Gegenverkehr, was praktisch ist. Aber du hast auch, du hast keine Orientierung, wo genau du jetzt lang musst, weil auch die Straßenbeleuchtung ist eher dürftig. Du fährst einfach erstmal, versuchst eine Hauptstraße zu benutzen. Die anderen werden sich wahrscheinlich weiter zusammenkauern auf der Lu. Ja, ich sehe schon nickende und grinsende, motivierte Gesichter. Und du musst dann durch eine Hausverengung für einen Moment dann auch einmal. Also die Straße wird einmal enger. Und links und rechts von euch sind Häuser und die Dächer sind fast schon zusammengewachsen oben. Und was dann passiert, ist, dass das hier von oben auf eure Ladefläche springt. Oh no. Holy moly. Was ist das? Unangenehm. Ein großes, nacktschneckenartiges Wesen mit Spinnenbeinen. So würde ich es beschreiben. Und einem riesigen Maul voller spitzer Zähne und das, was nach Bein, das, was nach Beinen aussieht, sind, wenn man näher hinschaut, da sind ja Hände dran. Also das sind ja Arme eigentlich. Ah. Ja, macht's nicht besser, ne? Nee, definitiv nicht. Und das sieht schleimig und matschig aus und dunkel und bedrohlich und